Erste die Söhne Josefs bekamen ihr Land. Es war am Jordan, bei Jericho. Das Land ging östlich zur Steppe. Es ging hinauf zum Berg bei Bethel. Zweiter die Grenze ging weiter von Bethel. Sie ging nach Luz. Dann ging sie zum Land der Akiter. Sie ging bis Ataroth. Dritter die Grenze ging westlich hinunter. Sie ging zum Land der Jafletiter. Sie ging bis Beth Horon und Geser. Die Grenze endete am Meer. Vierter die Söhne Josefs bekamen Land. Das waren Manasse und Ephraim. Fünfter das war das Land für die Familien von Ephraim. Im Osten war die Grenze. Sie ging von Atroth Adar bis Beth Horon. Sechster die Grenze ging weiter bis zum Meer. Im Norden war Michmetat. Die Grenze ging östlich nach Tanat Silo. Sie ging weiter östlich von Janoha. Siebter von Janoha ging die Grenze hinunter. Sie ging nach Ataroth und Narat. Sie kam an Jericho. Die Grenze endete am Jordan. Achter von Tapu ging die Grenze westlich. Sie ging zum Bach Kana. Sie endete am Meer. Das war das Land für die Familien von Ephraim. Neunter Ephraim bekam auch Städte. Diese Städte waren im Land von Manasse. Es waren alle Städte mit ihren Dörfern. Zehnter sie vertrieben die Kanaaniter nicht. Die Kanaaniter wohnten in Geser. Sie blieben im Land von Ephraim. Sie mussten dort arbeiten.